Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruh. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Amen. Welch ein absurdes Bild. Da mache ich einen Spaziergang und komme an einem Knast vorbei. Hohe Mauern, Stacheldraht, Wachposten. Alles grau in grau. Gespenstisch, diese Szene. Ich gucke mir das Haus an, sehe die Gitter und dahinter entdecke ich einen Mann. Der macht plötzlich den Mund auf und schreit mir zu, ey, du da draußen in der Freiheit, freue dich. Das darf doch nicht wahr sein. Dann winkt er mir mit dem Taschentuch zu und sagt nochmal, du sollst dich freuen, freue dich doch. Ich stutze und schaue zweimal hin und denke mir, der Kerl ist doch bescheuert. Will er mich auf den Arm nehmen? Kommt etwa im Knast Freude auf? Von Vorfreude wollen wir es gar nicht reden. Ihr sagt, das gibt es nicht. Ich sage, das gibt es. Ich selber erlebt. Steht sogar in der Bibel. Und wer der Verrückte ist, das ist kein geringerer als Paulus. Um das Jahr 60 saß Paulus im Knast. Der Grund? Eigentlich kein Grund. Er hatte den Menschen das Evangelium verkündet. Das erregte Anstoß. Die Folge? Gefangenschaft. Die Lage des Apostels, die war nicht besonders rosig. Er musste jeden Tag mit der Folter rechnen, Hinrichtung oder Auspeitschung und Auslieferung nach Rom. Im Knast, da ist es nicht bequem. Er hat Hunger, es stinkt, er friert. An solchen Orten haben sich schon viele Menschen den Tod geholt. Paulus ist einsam. Pläne haben sich zerschlagen. Dazu hat er erfahren, dass einige der Brüder es ausgenutzt haben, um die Macht an sich zu reißen. Und was macht Paulus in einer solchen Situation? Er schreibt einen Brief. Don't worry, be happy. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Ich sage es noch einmal, freut euch. Eure Lindigkeit lasset kundtun allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorget euch um nichts, sondern in allen Dingen lasset eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Der Kerl muss echt verrückt sein. Sitzt im Gefängnis, aber sein Thema ist nicht Wut, Ärger und Frust. Von wegen. Paulus schreibt doch tatsächlich etwas über Freude, über die Nähe Gottes und über die Güte der Menschen. Das, so glaube ich, muss man erst einmal sacken lassen. Was hätte wohl der deutsche Durchschnittsbürger im Knast geschrieben? Doch nicht sowas. Vielleicht wollt ihr euren Peter retten, schickt ihm Geld und Zigaretten. Klingt gut und passt im Knast immer. Aber so etwas? Paulus schreibt von der Freude und verlangt sie sogar noch von mir. Paulus, ist das nicht unmenschlich, was du von mir willst? Das geht doch viel zu weit. Ja, im Großen und Ganzen bin ich ja zufrieden. Ich habe gerade den Krebs überlebt, bin zum Rentner geworden, darf nicht mehr arbeiten. Natürlich freue ich mich. Aber was ist denn dann, wenn am Montag Schwester Jutta so eine Flappe zieht und sagt, Bruder Hebbinghaus, Sie haben ein Rezidiv. Der Krebs ist wieder da. Wir haben was gefunden. Sitze ich nicht ständig auf einem Schleudersitz? Das Leben als Achterbahn und dann noch freuen? Da klappt vor Weihnachten zu allem Überdruss der Prediger zusammen. Da sollen wir uns noch freuen? Don't worry, be happy. Da erfährt eine Frau nach 37 Ehejahren, dass ihr Mann sie wegen einer Jugendfreundin, die er im Internet wiedergefunden hat, aus dem Hause geschmissen hat. Nun steht sie da ohne einen Pfennig Unterhalt, muss wieder ganz von vorne anfangen. Don't worry, be happy, sorge nicht, sei glücklich. Mir sagte einmal ein vom Leben schwer gebeutelter Mann, weißt du, das Leben, das kannst du nur im Suff aushalten. Hat er nicht manchmal ein wenig recht? Paulus, hast du nicht übertrieben? Bist du nicht vielleicht etwas durchgeknallt? Schau dich doch einmal selbst an. Wie lange hast du denn schon gesiebte Luft geatmet? Man kann ja viel befehlen, aber im Knast? Und dann auch über meine Gefühle? kann man denn Liebe, Freude und Trauer befehlen? Meine Gefühle gehören doch mir und keinem anderen Menschen. Keiner hat das Recht, mir auf diesem Gebiet Befehle zu geben. Kölle Alaf Helau, nicht bei mir. Und als wenn es noch nicht alles wäre, sattelt Paulus noch einen drauf und wiederholt sich sogar. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Doppelt genäht hält besser. Ist das eine Freudenflat für die nächste Zeit? Komm doch wieder auf den Boden der Tatsache zurück. Freude aus dem Knast heraus zu verkündigen, Paulus ist verrückt. Ja, Paulus ist verrückt, total. Er ist natürlich nicht verrückt, sondern er ist verrückt. So wie man ein Möbelstück verrückt, wenn dahinter ein Schlüssel gefallen ist. Verrückt, weg von der harten Wirklichkeit der gesiebten Luft, der unsicheren Zukunft, die tödlich enden kann. Paulus weiß selbst, dass man Freude nicht befehlen kann. Deshalb und nur deshalb schließt er auch den Grund dann anschließend an. Der lautet, der Herr ist nahe. Deshalb sollen wir uns freuen, nicht einfach so. Das ist der Grund, warum er sich ans Fenstergitter stellt und ruft, don't worry, be happy, der Herr ist nahe. Das ist so wie ein Anlasser, der den Motor vor Freude, Freundlichkeit und Frieden in Gang bringt. Paulus freut sich nicht über den Knast, er freut sich über Jesus, über seine Nähe. Nun müssen wir wissen, dass damals die Christen in der Naherwartung standen. Mit anderen Worten, das Geschehen in Jerusalem, also Jesu Wirken, sein Leben, sein Tod und seine Auferstehung und seine Himmelfahrt lagen noch nicht lange zurück. Vielleicht, man weiß das nicht so genau, so um die 60 Jahre. Das Geschehen war präsent. Die Gottesdienste waren damals Wartezonen auf Jesus hin. Es kann sich ja nur noch um Monate oder ein, zwei Jahre handeln. Bald muss er doch kommen. Vorfreude war angesagt, doch offensichtlich war der Dampf raus, denn 60 Jahre warten ist schon eine lange Zeit. Die Freude war im Rückzug begriffen. Würde Paulus die Gemeindeglieder sonst auf die Freude einschwören? Szenenwechsel. Inzwischen sind 2000 Jahre her, aber noch immer gilt, freut euch in dem Herrn, denn er ist nahe. Wie haben wir das heute zu verstehen? Der Herr ist nahe, er steht neben mir, er steht hinter mir. Ja, er will sogar in uns wohnen durch seinen Heiligen Geist. Er will hineinschlüpfen in unser Leben und er möchte, dass wir beten, du Heiliger Geist, kehr bei mir aus, du Heiliger Geist, kehr bei mir ein. Gottes Nähe nur zu Weihnachten, vielleicht noch zu Ostern, von Pfingsten ganz zu schweigen, nee, das meint Paulus nicht. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Die Heiden, die haben einen Heidenspaß, aber die Christen, die haben eine Jesusfreude. Und das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Jesus ist kommen Grund ewiger Freude. Das Schönste an dieser Nähe ist, wenn ich mich bei Jesus halte, dann werde ich die Nähe Jesu überhaupt nicht mehr los. Nichts kann mir die Freude nehmen. Er wohnt mit seinem Geist in mir. Natürlich mache ich keinen Luftsprung, wenn der Krebs wieder zurückkommen sollte. Es gibt auch keinen Luftsprung, wenn man dann in der leeren Wohnung sitzt und an bessere Tage denkt. Natürlich sind wir keine Freudenmaschinen. Aber es ist eine Grundhaltung der Freude, die ausbricht und die da ist. Paulus meint doch nicht Alaf und Helau. Die Freude im Herrn ist eine andere Fröhlichkeit, hat eine andere Qualität als das, was wir hier erleben. Der für mich größte deutsche Kabarettist Hans-Dieter Hüsch, der hat das einmal so gesagt. Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit. Mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren, mein Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit. Was macht, dass ich so fröhlich bin in meinem kleinen Reich? Ich sing und tanze hin und her vom Kindbett bis zur Leich. Was macht, dass ich so fröhlich bin an vielen dunklen Tagen? Es kommt ein Geist in meinem Sinn, will mich durchs Leben tragen. Der Apostel schreibt nicht von einer fröhlichen Stimmung, die Menschen machen können. Er hatte keine Kerze, um sie anzustecken. Er hatte kein Spekulatius und auch kein Marzipan, kein schönes Buch. Er konnte sich nicht zurücklehnen, um das zu lesen, hatte keinen Freund, um interessante Gespräche zu führen. Und trotzdem, er ist so unbändig froh, dass er nach 2000 Jahren noch uns anstecken will. Er ist reich an Jesus. Vielleicht müssen manche Menschen erst mal so arm werden wie Paulus im Gefängnis, bis sie merken, wie reich sie eigentlich in Jesus sein können. Freude ist die erste Konsequenz der Nähe Jesu. Freut euch. Das ist kein Befehl, das ist eine Befreiung, eine Ermutigung, ein Augenöffnen. Sieh mal, wer da ist. Und dann wird der dunkle Vorhang weggezogen. Jesus wird sichtbar, der ist da und er hat alles in den Händen. Was ist der Fokus unseres Lebens? Der Zusammenbruch oder das neugeborene Kind in der Krippe? Der Herr ist nahe. Daran hängt alles, was Paulus hier sagt. Paulus hat aber kein Weihnachten vor der Türe. Sein Wort gilt nicht nur für eine bestimmte Zeit am Ende des Jahres. Sein Wort gilt alle Wege. Er sagt immer und zu jeder Zeit, auch wenn du ins Gefängnis kommst, ins Gefängnis deiner Dunkelheiten, ins Gefängnis deines Lebens. Jesu Licht ist heller. Es scheint, du bist nicht allein. Er wohnt in dir durch seinen Heiligen Geist. Freue dich in ihm, denn die Freude am Herrn ist deine Stärke. Der Herr ist nahe. Er ist nie weiter weg als ein Gebet. Er ist überall da, wo Menschen in seinem Namen zusammenkommen. Er ist auch heute hier bei uns. Jesus will uns wieder neu die Gnade schenken. Leben im Bewusstsein des wiederkommenden Herrn. Welche Dimension in unserem Leben? Wie sehen wohl unsere Freundschaften und Ehen, unsere Familien und unsere Gemeinden aus, wenn wir immer diese Sicht hätten? Ich kann es euch sagen, anders, ganz anders. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Ich sage es nochmal, freut euch. Eure Lindigkeit lasset kundtun allen Menschen. Der Herr ist nahe. Die Lindigkeit ist die zweite Konsequenz der Nähe Jesu. Habt ihr was gemerkt? Ich habe den Text etwas verändert. Ich habe ein Wort reingebracht, was wir heute gar nicht mehr kennen. Lindigkeit. Dieses Wort ist so alt und so uninteressant, können wir nicht mehr übersetzen, dass schon in der Revision der Lutherbibel 1975 dieses Wort gestrichen wurde. Wer weiß denn schon, was Lindigkeit bedeutet? Eure Lindigkeit lasset kundtun allen Menschen. Heutige Übersetzer schreiben an dieser Stelle Güte oder Freundlichkeit. Die ursprüngliche Bedeutung dieses Wortes Lindigkeit war schicklich, war anständig, also nachsichtig, eine milde Gesinnung haben. Dafür fand Luther dieses Wort Lindigkeit. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes die Eigenschaft eines Gentlemans. Nämlich dessen, der sich zwar einer besonderen Stellung bewusst ist, aber sie nicht ausnutzt. Zählt ein Gentleman etwa Erbsen? Wohl kaum. Gott begegnet uns als Gentleman. Gott begegnet uns in seiner Lindigkeit. Er ist der König wie auch sein Sohn. Sie können Milde walten lassen, weil sie die Vollmacht dazu haben. Und genau diese Haltung sollten wir auch entwickeln als Beauftragte unseres Herrn Jesus Christus, der uns darin ganz nahe sein will. Eure Lindigkeit lasset kundtun allen Menschen, weil der Herr nahe ist. Wir sollen Anteil haben an dieser gottesgemäßen Großzügigkeit Jesu. Wir sollen Gentlemans im Glauben werden. Großzügigkeit, das ist vielleicht das Wort, das diese Bedeutung Lindigkeit am deutlichsten wiedergibt. Aus der Beauftragung durch Jesus gewinnen wir eine Souveränität, die uns ganz einfach großzügig macht. Der Schwache, der ist ängstlich, der hält sich an Macht und an Rechtsansprüchen. Der vom Himmel Bevollmächtigte kann rettende, heilende und erlösende Milde und Großzügigkeit, die er von Gott bekommt, einfach weitergeben. Deshalb, eure Lindigkeit lasset kundtun allen Menschen. Beide Aufrufe zur Freude und zur Lindigkeit gehören eng zusammen. Freude, die wir nur für uns behalten, ist keine Freude mehr. Sie verzehrt sich schnell. Echte Freude will sich mitteilen. Darum suchen wir immer Leute, denen wir freudige Nachrichten mitteilen möchten. Wir können sie gar nicht für uns behalten. Wer froh ist, wer sich freut, der ist auch freundlich. Barmherzig und heilend mit anderen umgehen. Sie groß machen und nicht klein. Ihnen Annahme und Sicherheit geben. Das ist Lindigkeit, zu tun, was den anderen stark macht. So wie die Nähe Gottes uns gut tut, so soll auch unsere Nähe den anderen gut tun. Das ist Lindigkeit. Menschen, die nahe bei Jesus sind, haben ein weites Herz. Sie sind milde, weil sie gehalten sind. Und wenn es einem Menschen dient, dann können sie sich ganz weit rauslehnen und flexibel nachgeben, weil sie ja tiefe Wurzeln bei Jesus haben. Sie haben die Verantwortung, sozusagen ihr eigenes Sorgerecht abgegeben. Sie haben in allem Jesus an die erste Stelle gesetzt. Was soll ich mich aufregen? Soll ich verzweifeln? Was soll ich kämpfen oder mich verteidigen? Der Herr ist doch nahe. Wer könnte mich denn anklagen? Ein Mann mit Gott ist immer die Mehrheit. Eine Frau mit Gott ist immer die Mehrheit. Wem müssen wir denn noch streng gegenübertreten? Unser Mund sagt, was unser Herr ist, und unsere Hand und unser Leben gibt Zeugnis ab. Ist die Gemeinde nicht so etwas wie ein Vorposten Christi, ein Aushängeschild der großzügigen Seite Gottes? Ohne viel Aufhebens bieten wir den Vorbeikommenden einen Ort der Freundlichkeit und des Angenommenseins. Ich persönlich erlebe diese Lindigkeit nicht nur im Gottesdienst, sondern auch, wenn ich gleich runtergehe, beim Kaffee trinken. Und im Ambiente, fällt mir besonders schwer zu sagen, im Ambiente. Es gab mal eine Zeit in meinem Leben, da habe ich mich gefragt, das ist noch gar nicht so lange her, was muss die Gemeinde eigentlich für ein Deko-Team haben? Ist das wichtig? Habe ich Schwester Jutta gefragt, was ist das denn eigentlich? Das ist doch alles verrückt hier, kann doch so einfach sein. Ist doch alles nur Erdentand. Wisst ihr, wer da kommt? Ich komme aus einer ganz, ganz engen Freikirche, aus einer Versammlung. Da gab es einen einzigen Raum, quadratisch und gut. Und noch einen Kohlenkeller dazu. Im Versammlungsraum ganz dunkle, rote Vorhänge. Man konnte nicht rausgucken, man konnte aber auch nicht reingucken. Exklusive Gesellschaft. 30 Jahre hat sich da nichts geändert, nur die Heizung. Zuerst waren es Kohlen und dann war es Öl. Die Sitzordnung war nicht egal, die war vorgeschrieben. Vorne die Brüder, hinten die Schwestern, nur die Kinder, die konnten sich mal da hinsetzen und da hinsetzen. Ich war damit zufrieden. Und nun erlebe ich die Lindigkeit Gottes, eure Lindigkeit. Manchmal denke ich mir, wenn ihr wüsstet, was ihr euch da für einen Typ eingefangen habt. Wie hat mich Schwester Jutta noch vor 2 Jahren genannt, als ein pietistisch geprägter Patient auf eine katholisch frustrierte, fachonkologische Krankenschwester traf? Sie, alter, zugenagelter Zausel, so wie der Almöli bei dem Film Heidi. Ja, freut euch in dem Herrn. Ich musste kontern, was habe ich gesagt? Sie sind eine substanzlose Katholikin. Inzwischen können wir fröhlich, dankend nebeneinander sitzen, nicht zuletzt wegen Gottes und wegen eurer Lindigkeit. Ja, und die Lindigkeit, wie erlebe ich die sonst noch? Ich will ja keinen angucken. Norbert, wo sitzt du? Wenn Norbert kommt, ihr wisst gar nicht, wie mir das gut tut. Und wir beide sind völlig normal, wenn er mich umarmt. Völlig normal. Das ist die Lindigkeit, oder Tante Inge? Gar nicht gewohnt. Kenne ich gar nicht. Das zieht an. Das sage ich euch, das zieht an, macht weiter so. Wenn es nun im Text heißt, sorget nicht um irgendetwas, sondern lasset in allen Dingen eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kundtun, so gibt das dem Ruf aus dem Knast eine weitere ungeheure Dimension. Sorglosigkeit und Friede ist die dritte Konsequenz der Nähe des Herrn. Wo Jesus ist, da ist Friede. Der Friede kommt aus der Freude und aus der Tatsache, dass ich im Gebet Sorgen loslassen kann. Sorget um nichts, sondern in allen Dingen lasset eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Die Freude an Jesus schließt nicht aus, dass wir auch Gott bitten in Flehen und Tränen und mit tiefer Sehnsucht. Wen ständig Sorgen treiben, der lebt im Misstrauen zu Gott. Der muss erst mal wieder den Grundton hören, der Herr ist nahe, er ist bei dir, er weiß alles, er hilft, er kommt. Don't worry, be happy. Sorge nicht, sei glücklich, singt Paulus aus dem Gefängnis. Es gibt so viele Sorgen, die einfach keinen Sinn machen. Wenn ich nach Hamburg fahre, brauche ich natürlich mit dem Auto auch einen Parkplatz. Bringt das etwas, wenn ich mir 180 Kilometer darüber Gedanken mache, wie komme ich an einen Parkplatz ran? Nicht einen einzigen Millimeter schaffen diese Sorgen. Es gibt so viele sinnlose Sorgen, die allein daraus kommen, dass ich Jesus nicht sehe. In dieser Zeit könnte ich lieber schon mal mich an Jesus freuen, beten und die Sorgen an ihn abgeben. Ich habe es selber bei den vielen Schemus erleben müssen. Menschen spielen mit ihren Sorgen wie Kinder mit einem Ball, werfen den Ball an die Wand, der Ball kommt zurück. Man wirft die Sorgen auf Christus, aber wir fangen sie oft immer wieder auf. Schon zigmal haben wir über die Sorgen gesprochen. Es gibt keine neuen Gesichtspunkte oder Veränderungen, aber wir holen die Sorgen immer wieder raus. Nicht Freude und Vertrauen, auch nicht Freundlichkeit, sondern Sorge macht das Leben aus. Sorget nicht. Das ist nicht ein Befehl, sondern das ist eine Befreiung. Sieh doch mal, wer da ist. Sorgen sind Gift für den geistlichen Motor der Freude, Friede und der Freundlichkeit. Der kommt dann nicht in Fahrt. Vertrauen und ein mutiges Vorangehen ist unmöglich. Und da bleibt man am Ende zu Hause, weil man Angst hat, man findet in Hamburg keinen Parkplatz. Man will Sicherheit, bevor man aufbricht. Man bleibt einfach zu Hause. Aber dabei sitzt der Herr schon in unserem Auto. Wer betet, der steigt in das Auto zu Jesus ein. Und er lässt Jesus ans Steuer. Beten ist nicht ein Ersatzrad, wenn wir alles getan haben, wenn alles bedacht ist. Und wenn wir uns noch nicht so ganz sicher sind, dann beten wir. Beten als Ersatzrad? Beim Beten setzen wir Jesus ans Steuerrad. Nun fahr mal los, ich vertraue dir, fröhlich und freundlich. Dein Frieden ist mit mir. Paulus sitzt im Gefängnis, Dietrich Bonhoeffer auch. Er hat auch geschrieben, die wohl berühmtesten Sätze von ihm sind denen von Paulus ähnlich. Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Der Herr war Dietrich auch nahe. Darum hat Paulus und auch Bonhoeffer im Gefängnis zur Freude, Freundlichkeit und auch zum Frieden aufgerufen. Weil Jesus immer nahe ist, auch heute noch. Don't worry, be happy. Sorge nicht, sei glücklich. Das ist nur in der Nähe von Jesus möglich. Amen. Herr, du kennst unsere Fröhlichkeit. Du hast sie heute gesehen. Du hast gesehen, wie sauer ich war, dass mein Wasser eingefroren war. Du hast gesehen, wie sauer ich war, dass ich auf der halben Strecke stehen geblieben bin und musste hier zu Fuß kommen in dieser klirrenden Kälte. Herr, aber du hast dich erbarmt. Herr, deine Freude ist eine Grundhaltung. Ich brauche mich nicht zu sorgen. Wir brauchen uns nicht zu sorgen. Wir danken dir dafür. Wir danken dir dafür, dass die Krippe nicht leer ist, dass wir jeden Tag Weihnachten feiern dürfen.